Sonne. Seid ihr fertig gemacht? 45. Haben wir 45 gemacht? Ja, dann im Koran, Barakallahu fikum, dann wir anfangen. Man merkt jetzt ja, dass das unsere Kräfte nachlassen. Oder? Ich sehe das, mashallah, an die Generation, an die Jugendlichen. Paar Minuten vor 20 Uhr. So vielleicht 19 Uhr 48, 49. Ja, minutenmäßig hat er gelernt. Was willst du? Surah 18. Wir fangen bei Ayah 46, inshallah. Wir haben noch. Ich lese erstmal, dann liest sie hinter mir und dann erklären wir die Ayat. A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan al-mal wal-banun al-mal wal-banun zina المال والبنون زينة الحياة المال والبنون زينة الحياة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات والباقيات والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا ثوابا وخير أملا ثوابا وخير أملا ثوابا وخير أملا ثوابا وخير أملا ويوم نسير ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا نخمل فلأنفق المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ربك ثوابا وخير أملا خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، إلا أحصاها، إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. Wir stoppen hier inshallah. Dann erzählen wir, was das ungefähr bedeutet. Der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Das Bleibende aber, die rechtschaffenen Werke, sie sind bei deinem Herrn besser hinsichtlich der Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung. Allah subhanahu wa ta'ala hat in der Ayah 45 davon erzählt, dass das diesseitige Leben sozusagen nur trügerisch ist und das keinen großen Wert hat. Dass dies wie Pflanzen ist. Die Pflanze, erstmal man tut Kern im Boden, dann regnet es, dann sehen wir Pflanzen, die Sonne strahlt, die werden gelb, trocken, dann kommt der Wind und nimmt alles mit. So ist auch unser Leben. So ist auch unser Leben. Wir kommen, wir wirken und dann später sterben wir. Aber in unseren Werken haben wir unterschiedliche Menschen. Menschen, die gut gewirkt haben in diesem Leben, die Gutes getan haben, und andere, die haben alles verloren. Aber was die meisten denken, die denken, dass Vermögen und Kinder Schmuck des Lebens wären. Das wird für die meisten ist Vermögen und sozusagen auch vielleicht Familie das Wichtigste. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Die rechtschaffenen Werke, die bleibende rechtschaffene Werke sind bei deinem Herrn besser hinsichtlich Belohnung und hinsichtlich der Hoffnung. Das bedeutet, was sind al-Baqiyat al-Salihat, die bleibende und rechtschaffene Werke? Manche Gelehrten sagen, das sind diese Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, das sind, was man nach dem Gebet macht von Erwähnung. Andere Gelehrten sagen, die sind die fünf Gebetszeiten. Andere sagen, das sind die fünf Gebetszeiten und dass man fastet und dass man Gutes überhaupt tut. Eigentlich alles ist richtig. Das heißt, Erwähnung Allahs gehört dazu. Gebet gehört dazu. Fasten gehört dazu. Gute Taten überhaupt gehören dazu. Also das Leben ist nicht nur Geld und Gold und Vermögen. Ist nicht nur Frau und Reittier und schönes Haus. Das Leben ist nicht Kind und Genuss, sondern das Leben ist mehr als das. Das Leben ist auch gute Werke, oder in diesem Leben sollte man gute Werke haben. Sollte man geprüft werden, sollte man Geduld zeigen, sollte man in diesem Leben so wirken, dass man aus dem Leben das Schönste machen kann. Und das Schönste ist nicht Genuss oder Kinder, Vermögen oder Geld und Gold, sondern Barakallahu fikum, das Schönste aus diesem Leben ist, dass du den Sinn deines Lebens kennst. Und dieser Sinn ist, dass du Allah allein und einzig anbetest. Weil wenn du das machst, und du betest Allah richtig an, dann hast du den Sinn endlich begriffen und Zweck deines Lebens kannst du bestätigen, indem du Allah allein und einzig anbetest. Das ist hier Barakallahu fikum gemeint. Was für dich bleibt, Vermögen geht weg, Schönheit geht weg, Kinder können sterben oder später werden sie allein sein und sie werden ihre Werke tun. Aber für dich, was bleibt, ist, was du von guten Taten Taten begangen hast und in diesem Leben, wie du gewirkt hast. Das ist Barakallahu Fikum. Wer an Allah glaubt, an den letzten Tag, an Paradies und Hölle, an Tod und an die Abrechnung. Wer fastet und betet, wer pilgert und Gutes macht, wer Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und wer das schöne Wort gesagt hat, die sind diejenigen, die gewinnen werden. Und das ist das Schönste in diesem Leben. Wir lesen nochmal die Aya, ich vor und ihr dann hinter mir. المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير خير عند ربك ثوابا وخير أملا خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناها وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا Und ihr denkt ihr des Tages, da wir die Berge versetzen und du die Erde kahl hervortreten siehst, und wir sie versammeln, ohne jemanden von ihnen auszulassen. Das ist natürlich am letzten Tag. Was wird am letzten Tag passieren? Diese Berge, die werden zu Staub gemacht. Du wirst diese Berge nicht mehr sehen. Alles wird Tal sein. Alles wird sozusagen kahl und glatt sein. Diese großen Berge sind Staub am letzten Tag. Die ganze Erde ist sozusagen eine Ebene. Es gibt nicht mehr. Es gibt nicht mehr tief und hoch. Es gibt nicht mehr Berge und Tiefen in dieser, sondern das ist alles geebnet. Auf einer Ebene. Und du wirst auf dieser Erde nicht mehr. Du wirst nicht mehr Gebäude sehen oder Bäume oder sowas, alles weg. Nur eine ebene, sozusagen Fläche. Dann versammelt Allah subhanahu wa ta'ala alle. Die früheren und die anderen, alle kommen zusammen. Und keiner wird ausgelassen in diesem Zusammenhang. Alle kommen zusammen. Und die Engel, die sind in Reihe. Und die Menschen, die warten auf die Abrechnung. Die warten, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen anfängt, damit Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen mit ihnen abrechnet. Und da sie deinem Herrn in Reihen vorgeführt werden, nun seid ihr zu uns gekommen. Also wir kehren zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, wie wir geboren waren. So wie wir euch das erste Mal erschaffen haben. Ihr aber habt behauptet, wir würden für euch keine letzte Verabredung festlegen. Manche haben gedacht, es gibt keinen Tag, an dem mit uns abgerechnet wird. Aber doch, wir kehren zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird alles mit uns abrechnen, was wir in diesem Leben getan haben. Und das Buch wird hingelegt, die Bücher von unseren Taten. Alle unsere Werke, unsere Taten in diesem Leben sind geschrieben. Das Buch wird hingelegt. Dann siehst du die Übeltäter besorgt, wegen dessen, was darin steht. Sie sagen, oh weh uns, Was ist mit diesem Buch? Es liegt nichts aus, weder klein oder groß, noch groß, ohne es zu erfassen. Sie finden alles, was sie taten, gegenwärtig, und dein Herr tut niemanden Unrecht. Alles ist geschrieben. Und am letzten Tag werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Es gibt keine Ungerechtigkeit mehr. Es wird kein Unrecht geben am letzten Tag, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Richter sein wird. Und bei ihm gibt es keine subhanahu wa ta'ala Ungerechtigkeit. Alles ist gerecht. Und alles ist rechtens bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben gedacht, diese Leute, es gibt keinen Tag, an dem die Menschen versammelt werden. Die haben gedacht, dieser Tag ist nur sozusagen Fabel. Oder das sind Märchen. Aber doch, es wird diesen Tag geben und jeder muss für sich vorbereiten. Jabir radhiyallahu anhu hat einen Monat lange Reise gemacht, damit der Abdullah ibn Unais fragt nach dieser Überlieferung, die damit verbunden ist. Allah wird uns am letzten Tag so versammeln, Allah subhanahu wa ta'ala wird uns am letzten Tag so versammeln, dass wir barfuß, nackt, unbeschnitten vor ihm stehen. Aisha radhiyallahu anha, als sie das vom Propheten hörte, sagte Aisha dem Propheten: O Prophet, sagte ihm, O Prophet, werden wir uns nicht anschauen, einander anschauen? Wir sind nackt. Der hat ihr gesagt: dieser Moment, man überlegt sich sowas nicht mehr. Man will nur gerettet werden an diesem Tag. Abdullah ibn Unais hat diese Überlieferung erzählt. Jabir hat das gehört, aber er war nicht sicher. Er ist nach Damaskus, einen Monat lang, eine Reise. Er hat eine Reise vorgenommen, einen Monat lang. Und er ging zu Abdullah ibn Unais, der hat ihn danach gefragt. So waren die Leute in Wissen, weil sie ihre Religion richtig lernen wollten. Das ist Barakallahu fikum, diese große Aya, dass wir damit man weiß, es wird kein Unrecht getan. Du bekommst deine Rechte vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deine Bücher sind geschrieben, weil die Engel geschrieben haben. Das ist als Beweis für uns und gegen uns. Beweis für uns, wenn du Gutes getan hast, dann ist das alles geschrieben. Beweis gegen uns, weil was du Schlechtes getan hast, ist auch alles geschrieben. Und der Koran und die Sunna sind maßgebend. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Propheten gesandt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gewarnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alles erklärt. Und jeder muss für sich selber entscheiden. Überlegt euch, diese Berge, diese Mount Everest. Wenn du guckst von unten, du siehst nicht die Gipfel. Das wird zu Staub. Staub. Das wird das alles sozusagen. Ist diese große Berge, was man sieht, da sind alle weg. Die Sonne ist weg. Alles ist durcheinander. Keine Bäume, keine Gebäude. Nur Menschen stehen in Reihen und die warten auf die Abrechnung. Schaut mal, Barakallahu fikum, wenn man uns heute sagt, kommt zum Gericht und du wirst vom Gericht eingeladen, sagen, ja, was wird passieren, wie wird die Sache sein? Aber das Gericht bei Allah subhanahu wa ta'ala ist anders. Alhamdulillah, wir gehen zu einem Gericht vor Allah subhanahu wa ta'ala und wir wissen, dass der Richter die vollkommene Gerechtigkeit hat. Deshalb machen wir uns keine Sorgen. Ja. Deshalb sollte man aufpassen, Barakallahu fikum. Sollte man für sich selber entscheiden, wie man in diesem Leben wirken möchte. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala wird am letzten Tag das so lassen, auch die Tiere werden die Rechte voneinander bekommen. Also wenn wir zwei Lämmer gehabt haben, ein Lamm mit Hörnern und ein ohne. Und ein Lamm hat den anderen geschlagen mit dem Kopf, gestoßen. Dann wird das andere, der andere sein Recht am letzten Tag bekommen. Die Tiere werden die Rechte voneinander bekommen und dann auch die Menschen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir sollen dankbar sein und wir sollen froh sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Tag gegeben hat. In diesem Leben haben wir unsere Rechte nicht bekommen, am letzten Tag werden wir das bekommen. Dann warum sind wir besorgt? Aber das ist nur mal, weil wir auch Menschen sind und wir sind schwach. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld und Standhaftigkeit geben. Wir lesen nochmal. Al-Mal والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا خير عند ربك ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم لقد جئتمونا كما خلقناكم كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فترى المجرمين مشفقين مشفقين مما فيه مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر ولا كبيرة إلا أحصاها ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا سبحان الله dieser Satz ja dieser Satz. Man sollte diesen Satz betrachten. Allah subhanahu wa ta'ala tut niemals Unrecht. Dann sind wir nicht besorgt. Man braucht keine Sorge mehr zu zahlen. Aber die Sorge ist hier unsere Taten. Ob unsere Taten gut sind oder nicht gut. Das ist die Sorge. Aber bei Allah, du sei sicher, die Gerechtigkeit ist da. In allen Bereichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. الحمد لله رب العالمين نعم بارك الله فيك Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wie es kommt, dass man einige Sachen, man liest sie, man lernt sie, man weiß, dass sie wahr sind, aber man schafft es nicht im Herzen, sie zu verändern? Das ist die Schwierige. Das wäre in unserem Leben. Du lernst etwas, du liest etwas, aber du hast das Gefühl, du hast es nicht richtig in deinem Herzen. Das schaffst du, indem du versuchst, gute Taten zu begehen, indem du versuchst, Allah viel zu erwähnen. Und du hast das. Aber bei manchen, die wollen mehr. Das ist vielleicht ein gutes Gefühl bei demjenigen, der denkt, ja, ich bin noch nicht so weit. Aber du bist weit, aber du willst besser werden. Das ist das Gleiche, pass auf, ich gebe dir ein Beispiel. Manche Leute, wenn sie Qiyam al-Layl nicht machen, dann sind sie traurig. Wenn sie in der Nacht nicht aufstehen und beten, dann sind sie traurig. Wenn sie am Montag und Donnerstag zusätzlich nicht fasten, dann sind sie traurig. Wenn sie je zwei, drei Tage keine Spende machen, dann sind sie traurig. Weil sie besser werden möchten. Und es gibt Leute, der betet nur einmal in der Moschee. Der ist froh. Der denkt, der hat viel geschafft. Deshalb, die Menschen sind Niveaus in ihrem Glauben. Und auch das Paradies besteht aus Niveaus. Und nicht jeder wird in Al-Firdaus kommen. Deshalb, wenn man das Gefühl hat, ich muss mehr machen, ich habe das noch nicht so richtig, dann ist das ein beruhigendes Gefühl und ein schönes Gefühl bei den Menschen. Aber wenn man denkt, ich mache alles richtig, alles ist bei mir super, das ist gefährlich. Weil man nicht mehr gut wirken wird. Das ist der Unterschied. Und deshalb hat man dieses Gefühl im Herzen. Weil man die anderen betrachtet, da sieht man, die anderen machen mehr, oder da denkt man, die anderen sind besser, die haben mehr Glauben, oder denkt man, ja, ich bin mir geht es schlecht. Aber im Grunde genommen hat man das. Aber es kann sein, dass du an etwas glaubst und verinnerlichst und dass du das nicht praktizierst. Das ist das Niveau des Imans. Wer richtigen Iman hat und starken Iman praktiziert, wer schwachen Iman hat, praktiziert nicht alles, aber der hat den Iman richtig. Wallahu a'lam. Es gibt keine endgültige, sage ich jetzt, Erklärung dafür, weil das das hat mit deinem Herzen und meinem Herzen zu tun. Verstehst du, das hat nicht jetzt, dass man eine allgemeine Beurteilung geben kann hier, sondern das hat jeder hat das für sich selbst bestimmt. Wir machen weiter.